So funktioniert's. In Brailles Blindenschrift gibt es pro Buchstabe bis zu 6 Tastpunkte. Jedes Zeichen besteht aus einer bestimmten Anordnung der Tastpunkte. Die Buchstaben A bis J bestehen aus Kombinationen der oberen 4 Punkte. Die Buchstaben K bis T haben zusätzlich einen Punkt unten links. Und die Buchstaben U bis Z haben einen zusätzlichen Punkt unten rechts. Die Buchstaben sind groß genug, sodass man sie gut mit dem Finger ertasten kann. Du hörst jetzt 2 Zusammenfassungen. Welche Zusammenfassung passt besser zu Textabschnitt 5? Der Textabschnitt "So funktioniert's" beschreibt, dass bei der Brailleschrift jeder Buchstabe und jedes Satzzeichen aus einer bestimmten Kombination von tastbaren Punkten besteht. Der Textabschnitt "So funktioniert's" beschreibt, wie die Brailleschrift funktioniert. Es ist so, dass die Buchstaben von A bis J aus den oberen 4 Punkten bestehen, die von K bis T haben zusätzlich einen Punkt unten links und die von U bis Z haben einen zusätzlichen Punkt unten rechts. Die Punkte kann man mit dem Finger ertasten.